dass Laser mit ihm liiert gewesen war. Ich weiß, dass sie miteinander nicht mehr sprechen, aber sehen Sie, ich glaube, er hätte große Sehnsucht, jetzt, wo er wieder in Zürich lebt, mit seiner Familie in Kontakt zu sein. Und jetzt, wo wir uns Rosh Hashanah nähern, wo die Zeit von Mechile und Kappere kommt, vielleicht wäre es an der Zeit, Laser wieder in den Kreis der Familie aufzunehmen. Mechile und Kappere, Vergebung und Versöhnung, sind die Zauberworte der 10 Bußtage zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Es ist das, was die Juden in dieser Zeit von Gott erbitten, aber auch aufgefordert sind, sich gegenseitig zu gewähren. Laser ist jederzeit im Kreise der Familie willkommen. Er ist doch mein Sohn. Ja, ja. Aber er ist nicht willkommen, wenn er nicht bereit ist, abzukommen von seinem furchtbaren, gottlosen Weg. Wer Mechile will, muss auch Tshuwe tun, muss zurückkehren unter das Joch der Tora. Glauben Sie, dass es mir leicht fällt, meinen Sohn nie mehr zu sehen, nicht mit ihm zu sprechen? Ja, ja. Glauben Sie, ich denke nicht jeden einzelnen Tag an ihn und sehne mich nach ihm? Doch, doch, doch. Aber ich bin nicht frei zu tun, was mir gefällt. Wenn ich meinen anderen Kindern die Botschaft vermittle, ganz egal, wie ihr lebt, ihr gehört trotzdem in dieses Haus und alles, was ihr hier lernt, ist nur für die, die das unbedingt wollen und die anderen gehen ihren Weg nach ihrem Geschmack, ich würde eine schreckliche Sünde auf mich laden. Natürlich. Wenn meine Kinder ihren Bruder sehen, in unserem Haus aufgewachsen und heute lebt er wie die Leute von Sodom. Und ich erkläre Ihnen, das ist ganz in Ordnung. Er hat halt diesen Weg gewählt. Aber dennoch gehört er zu uns. Ja. Was glauben Sie denn, was ich meinen Kindern damit sage? Ja, ja. Niemand erwartet, dass Sie Laser loben für das, was er getan hat. Aber ein Kind ist doch auch ein Geschenk Gottes. Wenn Ihnen ein König eine Pflanze schenkt und die Pflanze wächst nicht so, wie Sie sich das wünschen, reißen Sie sie dann aus Ihrem Garten? Und was, wenn der König sie besuchen kommt und fragt, wo ist meine Pflanze? Ja. Werden sie ihm sagen, sie ist nicht so gewachsen, wie ich es mir gewünscht habe, also habe ich sie aus dem Garten entfernt? Ich fürchte, der Graben ist zu tief. Aber bitte denken Sie doch auch an Ihre Frau. Kann es nicht sein, dass der Kummer um den abgerissenen Faden zu Ihrem Sohn Sie Jahre Ihres Lebens kostet? Wenn nicht Jahre, die sie, Gott behüte, weniger lebt, so doch Jahre, in denen sie Kummer und Gram und einen tiefen Schmerz der Sehnsucht empfindet. Es sind zu viele schlimme Dinge gesagt worden. Selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht einfach das Telefon in die Hand nehmen und Laser anrufen. Ich könnte nicht anrufen. Und er könnte wahrscheinlich nicht mit mir sprechen. Hören Sie, den Kontakt herzustellen könnte ich versuchen. Dazu biete ich mich ausdrücklich an. Wir werden sehen. Ich muss das auch mit meiner Frau besprechen. Am Montagnachmittag schneite Laser unangemeldet in Kleins Büro herein. Herr Rabbiner, ich komme direkt aus Grindelwald zurück. Die Schweizer Botschaft in Bangkok hat Kims Mutter ausfindig gemacht und sie ist am Samstag angekommen. Morgen ist ja Beerdigung. Ja, ich weiß. Sie wollte sich noch 2 Tage in ihrem Chalet erholen und ich habe sie dorthin gebracht. Ja, und wie geht es ihr? Sie ist in einem ganz schlechten Zustand. Ah ja. Macht sich Vorwürfe, weil sie nicht mehr Zeit mit Kim verbracht hat in den letzten Jahren. Ja, sie glaubt sogar, er könnte noch am Leben sein, wenn sie da gewesen wäre. Ich wollte eigentlich noch einen Tag frei machen und bei ihr bleiben. Aber gestern Abend erhielt ich einen Anruf von der Polizei. Ich musste mich heute Morgen um 8 Uhr auf der Wache melden. Mhm. Diese Frau Benziger hat anscheinend meine Nachbarn ausgefragt. Einer hat wohl gesagt, mein Auto wäre um Mitternacht nicht in der Tiefgarage gestanden. Und dann haben sie mich beim Stimmenvergleich vom Notruf erkannt. Das Verstellen nützt scheinbar nichts mehr. Aha. Nach Kims Trennung soll ich 214 Kontaktversuche unternommen haben. Dann hatte der Mörder auch noch ein weißes Auto. Das wissen Sie von den Partikeln auf Kims Kleidern. Und Kims Smartphone habe ich auch noch verschwinden lassen. Ich sitze ziemlich tief im Dreck. Weiß ist Trendfarbe, dachte sich Klein. Von daher hat er nicht viel zu befürchten. Aber 214 Anrufe und Textnachrichten, das klang pathologisch. Laser, haben Sie dir denn geglaubt, dass du den Mord gesehen, aber nicht verübt hast? Keine Ahnung. Diese Benziger macht ein Pokerface. Mhm. Aber sie hat meinen Pass eingezogen. Mhm. Herr Rabbiner, ich muss den Mörder finden. Und deshalb möchte ich Ihnen auch erzählen, was in Grindelwald passiert ist. Also, was denn? Kims Mutter wollte das Bett im Schlafzimmer frisch beziehen und Wäsche aufräumen. Mhm. Im Schrank fand sie Reizwäsche und auf dem Kopfkissen zwei lange schwarze Haare. Und im Bad? Monatsbinden. Damenbesuch. Scheint so. Und vielleicht waren Freunde mal da. Diese Freunde lassen alles dort oben liegen? Laser. Das ist noch nicht alles. Wir haben mit den Nachbarn gesprochen. Die haben erzählt, Kim sei mit einer Frau aufgetaucht. Es sei eine sehr schöne Frau gewesen. Schwarzes Haar, kaffeebraune Haut. Livia. Ja, ich habe Livia einmal in einem meiner Kleider fotografiert. Ich habe Ihnen das Foto gezeigt. Sie haben bestätigt, dass sie es gewesen ist. Ja, natürlich war Livia mit Kim in Grindelwald. Du hast ja selber gesagt, dass sie von Kim den Auftrag hatte, das Chalet umzubauen. Da musste sie sich die Sache doch mal ansehen. Hier war es aber offensichtlich mehr. Ach, hör doch auf, Leser. Diese Nachbarn kleben den ganzen Tag am Fenster. Die sehen alles. Vor 3 Wochen haben sie beobachtet, wie ein Mann von der anderen Straßenseite aus die ganze Zeit zum Schlafzimmer hinaufgestarrt hat. Ja, extra auffällig, sagen sie. Und dann ist er in sein Auto gestiegen und weggefahren. Ja, und das war dann wohl Dominik Horny, der draußen rumlungert, während seine Frau mit Kim im Bett liegt. Nein, Dominik war es nicht. Ich habe den Nachbarn auch ein Foto von ihm gezeigt. Sag mal, Laser, bei allem Respekt, kannst du mir sagen, was du hier aufführst? Es gibt immer noch sowas wie eine Privatsphäre. Schon vergessen? Wenn es nicht Dominik war, dann besteht ja wohl kein Zusammenhang mit Livia. Ich dachte an jemanden, den Dominik geschickt hat. Ja, so ein Stuss. Was? Du glaubst wirklich, dass Dominik Horny jemanden engagiert hat, der Kim beschattet und dann umgebracht hat? Das ist doch total abgedreht. Sieh besser zu, dass du möglichst schnell aus der Geschichte wieder rauskommst. Haare und Wäsche soll sich die Polizei ansehen. Die müssen einen DNA-Test machen. Den Teufel werden die machen. Warum sollen sie dir überhaupt glauben, dass du das Zeugs im Chalet gefunden hast? Warum nicht? Jetzt plötzlich, wo dir das Wasser bis zum Hals steht, kommst du mit solchen komischen Indizien? Das kannst du auch im Badezimmer von Hurnis mitgenommen haben, als du dort warst. Sag mal, wie naiv bist du eigentlich? Nicht ganz so naiv, wie Sie vielleicht denken, Rabbi Klein. Kims Mutter wird meine Aussagen bestätigen. Ja, gut für dich. Ich habe ihr erzählt, was in der Mordnacht geschehen ist. Auch, dass ich die Ambulanz gerufen habe. Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen. Ja, und wieso ist sie eigentlich davon überzeugt, dass du nicht doch der Mörder bist? Ja, es gibt eben noch Leute, die mir glauben, was bei Ihnen offenbar nicht mehr der Fall ist. Was bei mir der Fall ist oder nicht, Laser, das ist doch vollkommen unerheblich. Du musst ja nicht mich überzeugen, sondern die Polizei. Klein versuchte, sich wieder auf seine Arbeit zu konzentrieren. Aber etwas an dieser Geschichte beunruhigte ihn zutiefst. Vor allem an Lasers Vermutung, dass Kim intim mit Livia Horny gewesen sei. Wenn die Polizei Livia Horny tatsächlich zu einem DNA-Test einbestellte, eine Spur, die sie vielleicht nur verfolgten, um dem Druck von Kims Mutter nachzugeben, dann würde Livia Horny der Kommissarin erzählen, dass Laser mit Klein bei ihrem Mann gewesen war, um über Kim zu reden. Dann käme heraus, dass er gegen die deutliche Ermahnung von Frau Benziger verstoßen hatte, jeden Kontakt mit Laser zu melden. Er wollte sich die Folgen nicht ausmalen. Irreführung der Behörden, Behinderung der Ermittlungsarbeit, Beihilfe zur Verschleierung einer Straftat. Alles nicht gut für den Ruf eines Rabbiners. Er musste dringend mit Livia Horny sprechen. Ja, Livia ist verreist. Sie musste unerwartet nach Togo fliegen. Ihrer Großmutter geht es nicht so gut. Oh, das tut mir aber sehr leid. Soll ich ihr etwas ausrichten, wenn sie anruft? Nein, nein, nicht nötig. Ich wollte Sie fragen, ob Sie an einem Renovierungsauftrag für unsere Gemeinde interessiert wäre. Das klang ziemlich bescheuert. Denn warum sollte ein Rabbiner sich um Renovierungen kümmern? Aber ihm war nichts eingefallen. Und offenbar fand Dominik nichts seltsam daran. Wann kommt sie denn zurück? Ja, das weiß ich nicht. Das kann sich hinziehen. Ich denke, ja gut, eine Woche wird sie sicher noch bleiben. Soll sie dann zurückrufen? Ja, ja, das wäre nett. Ich werde sie ausrichten. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Gabriel? Ja? Ja? Darf ich fragen, ob in der Sache Johannes Böttcher noch etwas geschehen ist? Ja, ich war bei ihm. Ah. Er war gerade dabei, aus Luzern wegzuziehen. Mhm. Er hat auf Druck von Kim seine Stelle am Priesterseminar gekündigt und geht als Hilfsbibliothekar ins Kloster Engelberg. Klein hatte zwei Möglichkeiten. Entweder er ließ den Dingen ihren Lauf. Das konnte unangenehm werden. Es war auch unkalkulierbar, was noch geschehen würde. Aber er würde sich in sein Schicksal ergeben und sein Leben weiterführen wie zuvor. Oder er würde sein Möglichstes tun, um selbst etwas herauszufinden. Dann aber musste er systematisch alles untersuchen und überdenken, was ihm an Informationen zur Verfügung stand. Eine dritte Lösung gab es nicht. Er fragte seine Tochter Rina, ob sie ihm das Facebook-Profil Kim Nuffeners zeigen könne. Kims Seite war nach seinem Tod in einen Gedenkzustand versetzt worden. Von wem, wurde Klein nicht klar. Zu Beginn erklärte Rina ihrem Vater noch, was sie interessant gefunden hatte und was nicht, wo sie ein Like gedrückt hatte. Aber dann wurde ihr langweilig und sie ging duschen. Klein verweilte noch über eine Stunde, scrollte rauf und runter und kam zu dem Schluss, dass hier nichts zu holen war. Gabriel! Hm. Es ist bereits 11. Kommst du nicht ins Bett? Ja. Wie du willst. Gute Nacht. Auf dem Bildschirm prangte immer noch Kims Profil und er begann noch einmal, es systematisch abzusuchen. Konnte eine der Frauen hier auf den Bildern diejenige sein, die ihre Haare im Chalet hinterlassen hatte? Und was konnte sich aus Naturbildern von Nuffis Reisen erkennen lassen? Bilder aus Zürich gab es nur wenige, ein paar aus dem Botanischen Garten vom Mai. Das letzte Bild, das Kim gemeinsam mit Laser zeigte, war einige Tage älter. Lag in dieser Zeit, nach dem letzten Bild mit Laser, die Lösung des Rätsels? Ja, Klein? Ja, hier spricht Moch. Ach, Frau Moch, es ist bald Mitternacht. Was soll ich denn tun, wenn Sie mich nie zurückrufen? Ach. Wenn Sie Zeit haben, nachts an Fernsehshows teilzunehmen, dann vielleicht auch die halachischen Anfragen Ihrer Gemeindemitglieder zu beantworten. Ja, ja, ja, ja. Ich habe vor längerer Zeit schon gefragt, ob es erlaubt ist, wenn der Gärtner in meinem Gartenteich eine Lotusblumenart kreuzt. Ja, ich weiß. Ja, weil doch nach dem jüdischen Gesetz Kreuzungen problematisch sind. Frau Moch, ich beantworte Ihnen das sehr gerne, aber dafür muss ich noch 2-3 Texte nachschlagen. Ich rufe Sie morgen zurück. Gute Nacht. Lotusblumen im eigenen Teich. Warum reicht es den Leuten nicht, sowas dort anzusehen, wo es ohnehin schon wächst? Plötzlich schlug Klein die Fingerkuppen beider Hände gegen die Stirn. Und nun jagten die Gedanken einander, aber nicht mehr chaotisch, sondern als unerbittliche Abfolge, an dessen Ende Kims Tod stand. Hastig drückte er auf die Tasten, um Bilder zu überprüfen, an die er sich nur halb bewusst erinnerte. Dann griff er zum Telefon und rief Laser an. Er ist nicht zu Hause. Ja? Laser, hier, Rabbi Klein. Ich muss dich dringend etwas fragen. Herr Rabbiner, Hat das nicht Zeit bis morgen früh? Nein, hat es nicht. Ich muss es dringend wissen, und zwar jetzt. Es betrifft das Chalet in Grindelwald, was du dort gesehen hast. Wie meinen Sie das? Ich habe Ihnen doch alles erzählt. Haare auf dem Kopfkissen, Unterwäsche. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine diese Bilder, diese Kunstdrucke an den Wänden, die dich so gestört haben. Was war da drauf? Ach, die? Ja. Wegen diesen Bildern rufen Sie mich um diese Zeit an? So sehr gestört haben Sie mich auch wieder nicht. Sag mir doch einfach, was das für Bilder waren. Du hast doch von Monet gesprochen, nicht wahr? Ja, ja, Monet. Ja. Der hat doch immer seinen Garten gemalt. Ja. Das waren zwei Seerosenbilder. Seerosen. Danke, vielen Dank. Aber warum? Ein freundliches Lächeln erschien auf Herrn de Myrtocs Gesicht, als Klein die Empfangshalle des Schweizer Fernsehens betrat. Herr Rabinasch, wie schön, Sie wiederzusehen. Wollen Sie auch zum Fernsehen wechseln? Nein, danke. Mit dem kürzlichen Erlebnis hier ist mein Bedarf für längere Zeit gedeckt. Ach, ja, ja. Ja, bei wem darf ich Sie anmelden? Bei Ihrer Tochter. Ich habe allerdings keinen Termin. Ich versuche es also auf gut Glück. Ach, Nüllefer hat bestimmt Zeit für Sie. Ja? Cousin, der Herr Rabiner ist da und möchte zu dir. Er soll raufkommen, Baba. Tamam, ich sag's ihm. Meine Tochter erwartet Sie in Ihrem Büro. Sie kennen ja den Weg. Ich denke schon. Danke. Herein. Ach, Herr Rabiner, welche Überraschung. Sie haben Glück, dass Sie mich noch erwischen. Guten Tag. Aber setzen Sie sich doch. Danke. In 2 Stunden habe ich ein Vorstellungsgespräch. Oh, das klingt verheißungsvoll. Um was für eine Stelle geht es denn? Die Produktionsleitung einer neuen Sendereihe für Jugendliche. Ah. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass man mich zu einem Gespräch einlädt. Wunderbar. Eingeladen werden ist die halbe Miete. Wenn Sie es sagen. Aber nun müssen Sie mir verraten, wieso Sie mich besuchen. Ich glaube, Sie wissen den Grund. Naja, es wird mit Kim Nufner zu tun haben, wie bisher alles, was uns zusammengeführt hat. Oder etwa nicht? Frau de Myrtoc, ich weiß nicht, was Sie der Kommissarin damals bei der Anvernahme erzählt haben, aber sicher nichts von Ihrer Liebesbeziehung zu Kim Nufner. Kleins Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Jetzt, wo er hier saß, Nillefer gegenüber, war seine Gewissheit, zweifelsfrei die richtige Lösung gefunden zu haben, bei weitem nicht mehr so groß wie vor 8 Stunden. Als ihm ihr Vorname Nillefer das erste Mal begegnet war, hatte er ihn faszinierend und exotisch gefunden. Vor ihrem letzten Treffen hatte er den Namen im Internet nachgeschlagen. Es war eine türkische Entlehnung aus dem Persischen und hatte deshalb indogermanische Wurzeln. Nillefer war eine Ableitung von Nymphäa. Und eine Ausstellung namens Nymphäas mit den Seerosenbildern Claude Monets im Kunstmuseum Basel vor beinahe 30 Jahren war ihm unauslöschlich in Erinnerung. Nillefer hieß Seerose. Wenn Kim Nufner, der für gewöhnlich Menschen oder Landschaften und nicht Pflanzen fotografierte, in den botanischen Garten ging und Seerosen auf sein Facebook-Profil stellte, noch dazu kurz nach seiner Trennung von Laser Morgenrot, dann konnte das eine Botschaft sein, die er in die Welt hinausschreien wollte, aber verschlüsseln musste. Und wenn er Drucke von Monets Seerosen in seinem Refugium, dem Chalet in den Bergen, aufhängte, wo er offenbar mit einer Frau hinfuhr, dann, so hatte Klein geschlossen, waren diese Drucke seine Art der persönlichen Liebeserklärung an sie. Meine Liebesbeziehungen sind meine Sache. Nicht, wenn Ihr Partner ermordet wird und alle erdenklichen Details aus seinem Leben gesammelt werden, um den Mörder zu finden. Warum? Warum darf ich nicht einfach mal das ganz normale, blöde Glück erleben, ohne dass es mir unter den Händen zerfällt? Und warum muss ich es, wenn es totgetrampelt ist, noch vor allen Leuten ausbreiten? Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, dass Kim und ich... Wie wichtig ist das jetzt? Ach. Wahrscheinlich haben Sie recht, darum geht es nicht mehr. Nein, also. Das war eine verrückte Geschichte mit Kim. Als müsse im Leben immer das Unerwartete geschehen. Wir waren in der Vorbereitung der letzten Staffel. Und wir hatten beide keine Lust mehr. Aber der Produzent drängte mich, mit Kim über neue Ideen zu sprechen, die diese letzte Staffel nochmal ins Gespräch bringen würden. In dieser Zeit war ich sehr wichtig für Kim. Wir brüteten abendelang über Projekten, ärgerten uns, blödelten herum, um den Druck loszuwerden. Später am Abend, als wir unsere Dinge zusammenpackten, sagte ich im Scherz: Du siehst mich ja mittlerweile mehr als dein Partner. Da hat er mich ganz ernst angeschaut und gesagt, ich würde dich gerne noch viel mehr sehen. Ich war total überrascht. Ich mochte Kim, aber ich hatte nie einen Gedanken daran verschwendet, dass zwischen uns je etwas anderes als eine gute Zusammenarbeit möglich sein würde. Ich wollte auch nicht privat mit ihm befreundet sein, das stellte ich mir furchtbar kompliziert vor. Doch als er dies sagte, wurde mir plötzlich bewusst, dass ich mir selber einen Panzer angelegt hatte, um mich nicht in ihn zu verlieben. Seine behutsame Liebeserklärung hat mich total aufgewühlt. An diesem Abend geschah nichts zwischen uns. Ich war nur fürchterlich verwirrt. Aber am nächsten Abend hat es dann gefunkt. Gefunkt? Ja, gefunkt. Das heißt, ja und nein. Sie müssen verstehen, für Kim war es das erste Mal, dass er mit einer Frau schlafen wollte. Und für mich war es das erste Mal, dass ich überhaupt an Sex mit jemandem dachte. In einem Elternhaus wie meinem bekommt ein Mädchen eingebläut, auf alle Fälle jungfräulich in die Hochzeit zu gehen. Wir waren beide völlig blockiert. Das ging ein paar Wochen so. Kim war einem Zusammenbruch nahe. Einerseits, weil er Schuldgefühle gegenüber Laser hatte, andererseits, weil er fürchtete, mich zu verlieren. Ich habe ihn immer wieder zu beruhigen versucht, aber es hat mich auch verunsichert. Eines Tages verriet er mir, dass er seit einiger Zeit an sexuellen Störungen leide. Er wisse plötzlich nicht mehr, wohin er gehöre. Mit jedem Lustgefühl sei ein Angstgefühl verbunden. Seine Psychologin meinte, es hänge mit einem Trauma aus der Jugend zusammen. Und das fand ich sehr beliebig. Aber er insistierte und sagte, er wisse, welches Trauma das sei. Aber er könne nicht mit mir darüber sprechen. Zumindest vorläufig noch nicht. Er begann sich zurückzuziehen. Verbrachte viel Zeit in seinem Chalet. Und ich weiß nicht, was er da genau tat. Er wollte auch darüber nicht reden. Schließlich erzählte er, dass er sich von Laser getrennt habe. Vor einigen Wochen dann kam er zu mir nach Hause. Er war völlig aufgeregt. Er schwenkte ein Blatt Papier in der Luft, das er mir aber nicht zu lesen geben wollte. Bitches Brief. Was sagen Sie? Nichts von Belang. Also, jedenfalls war er ganz euphorisch und sagte, er müsse mich haben, jetzt und sofort. Ich hatte ein bisschen Angst, das passte gar nicht zu ihm, dieses Draufgängerische. Aber an diesem Tag war er voller Übermut. Ich gab nach und tatsächlich, es funktionierte. Es war hastig und eigentlich nicht sehr schön. Aber jetzt waren wir wirklich ein Paar und wir wussten, alles konnte gut werden. Jeder Traum konnte sich erfüllen. Außer der Traum, sich vor der Welt als Paar zu erkennen zu geben. Da haben Sie recht. Wir haben noch nicht mal telefoniert, um uns nicht zu verraten. Kim war noch nicht so weit. Der ganze Trubel in den Medien, davor hatte er Angst. Wir haben versucht, dem auszuweichen. Wir sind ins Chalet gefahren. Fast immer getrennt, aber dort haben wir uns einigermaßen sicher gefühlt. Und Sie haben nie befürchtet, dass Laser Sie dort überraschen konnte? Doch. Aber Kim hat gewusst, wie er mit ihm umgehen musste. Er hat den Telefonterror gleichmütig hingenommen. Aber was das Chalet und seine Wohnung in Zurlikon anging, hat er ihm strikt verboten, dort aufzutauchen. Sonst würde er ihn als Stalker anzeigen. Das hat gewirkt. Laser hat eine Heidenangst vor allem, was ihn ins Gerede bringen könnte. Aber das eigentliche Problem war doch wohl nicht Laser, oder? Und ich schätze, es war auch nicht die Tatsache, dass Kim sich mit einer Frau zeigen sollte. Das Problem war doch wohl eher ihre Familie, die von dieser Beziehung kaum begeistert sein konnte. Ja, das war so. Ich wusste nicht, wie ich es meinem Vater beibringen sollte. Oder meiner herzkranken Mutter. Und dann ist plötzlich eines Tages ihr Bruder in Grindelwald aufgetaucht. Dieses Detail war klein erst nach der Entschlüsselung der Seerosenbilder als fehlendes Verbindungsstück klar geworden. Der ominöse Mann, den die Nachbarn gesehen hatten, war einer von Nillefers Brüdern gewesen. Der Nachfolger von Jakobs Söhnen Simon und Levi, der nicht in Sichem, sondern in Grindelwald auf der Lauer lag. Als sie am Morgen aus dem Fenster schauten, stand er da. Und als er sicher war, dass sie ihn gesehen haben, stieg er ins Auto und fuhr weg. Ja. Bülent? Ja. Beim einzigen Mal, als ich mit Kim gemeinsam nach Grindelwald hochgefahren bin, ist er uns gefolgt. Gehen Sie zur Polizei. Ihr Bruder ist meiner Ansicht nach dringend tatverdächtig. Hat Ihr Bruder ein weißes Auto? Das würde mit den Farbpartikeln auf Kims Kleidern übereinstimmen. Sie ziehen aber verdammt voreilige Schlüsse. Mein Bruder hat kein eigenes Auto. Er benutzt das meines Vaters und das ist schwarz. Ich muss ja nichts beweisen. Die Polizei aber... Ich will nicht zur Polizei. Mein Vater seligen Angedenkens pflegte zu sagen, wollen ist fakultativ, mein Sohn, aber müssen ist obligatorisch. Es geht um Mord, Frau Demetok, um den Mord an Ihrem Geliebten. Ja, Klein. Guten Tag, Herr Rabbiner. Frau Benziger? Genau. Wie man hört, sind Sie in Sachen Ermittlungen unterwegs. So, und wer sagt das? Nun, ich nehme an, Sie können sich denken, wer. Und ebenso nehme ich an, dass Laser Morgenrot Ihnen etwas von Spuren im Chalet in Grindelwald erzählt hat, die auf eine Damenbeziehung Kim Nufners hinweisen. Ja, das stimmt. Er hat mir aber auch gesagt, dass Sie dies ebenfalls wissen, von Kims Mutter. Ich habe mich deshalb nicht verpflichtet gefühlt, Ihnen etwas über diesen Kontakt zu erzählen. Ja, natürlich nicht. Aber Sie haben sich dafür verpflichtet gefühlt, Frau Demetok aufzusuchen und ihr nahezulegen, sich bei mir zu melden. Ja, Frau Demetok... Herr Rabbiner, Sie mögen ein intelligenter Mann sein, aber Sie machen einiges falsch. Wenn Sie Vermutungen oder Ideen haben, dann kommen Sie damit bitte zu mir. Ja, ja. Mit allem anderen beschädigen Sie entweder die Ermittlungsarbeiten oder sich selbst. Überdies riskieren Sie eine Klage wegen Behinderung der Ermittlungsarbeit. Behinderung? Ich bitte Sie, Frau Kommissarin, wer hat denn die Ermittlungen entscheidend vorwärts gebracht? Aber bitte, ich bin gerne bereit, Ihnen in aller Ruhe... Es dauerte nochmals einige Tage, bis die Meldung verbreitet wurde, dass Nillefer Demirtoks Vater verhaftet worden sei und den Mord an Kim Nufner gestanden habe. Überführt hatten ihn am Ende wohl eine Kameraaufzeichnung und eine Kurznachricht. Genaueres wollte die Polizei nicht bekannt geben. Die Sache ging nun an die Staatsanwaltschaft. Dass Nillefers Vater und nicht ihr Bruder der Mörder sein könnte, war Klein in keiner Sekunde in den Sinn gekommen. Er hatte das Gefühl, dass er Nillefer anrufen musste. Aber so oft er es auch versuchte, es meldete sich nur die Combox und seine Sprachnachricht wurde nicht beantwortet. Knapp eine Woche später erhielt Klein Antwort auf seine Fragen. Er bekam einen Anruf von einer anonymen Nummer. Er zögerte einen Augenblick, dann nahm er den Anruf an. Klein? Hier ist Nillefer. Nillefer? Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Ja, ich habe mich schon gewundert, dass ich Sie nicht erreiche. Vielleicht können wir uns ja mal treffen. Es tut mir außerordentlich leid, was passiert ist. Wir können uns nicht treffen. Ich dachte nur. Ich bin untergetaucht. Wie bitte? Ich bin an einem geheimen Ort, nicht in Zürich. Frau Demetok, ich verstehe überhaupt nichts. Meine Welt bricht gerade zusammen. Aber ich versuche Ihnen alles der Reihe nach zu erzählen. Ich bitte darum. Nachdem Bülent das mit Kim herausgefunden hatte, ist er zu mir gekommen. Weißt du, was du bist? Nichts anderes als eine dreckige Hure, die sich für ihre Karriere dieser Schwuchtel vom Fernsehen an den Hals wirft. Das geht mich überhaupt nichts an. Und ob mich das was angeht? Noch bin ich dein Bruder und habe dafür zu sorgen, dass du eine anständige muslimische Ehefrau und Mutter wirst. sein Günahlarından çok pişman olacaksın Orospu. Du kannst ruhig Deutsch mit mir reden. Ich bin Türke und wir reden, wie ich will. Merk dir eins, Bacı. Merk dir eins. Du hast unsere Ehre in den Dreck gezogen und damit die ganze Familie schärfstens. Wenn du diese Schwuchtel noch einmal siehst, bring ich dich um. Ich bin fast durchgedreht vor Angst. Mit einer derartigen Bedrohung hatte ich nicht gerechnet. Von meinem eigenen Bruder. Und wenn ich ihm nichts wert bin, dann dachte ich doch wenigstens den Eltern. Kurz darauf hat mein Vater mich besucht. Nilüfer, Cousin. Ich habe mit deinem Bruder geredet. Er wird dich in Ruhe lassen. Aber du musst mit Kim Schluss machen. Nein, ich bin erwachsen. Ich lasse mich von euch nicht erpressen. Du bist immer noch eine muslimische Frau und hast dich an die Regeln der Familie zu halten. Nein, Baba. Wir sind hier in der Schweiz und nicht in Anatolien. Na, kadar terbiyesiz Christensen. Du hast mich belogen. Es ging dir bei der Stellensuche doch gar nicht um mich. Es ging dir nur um deinen eigenen Vorteil. Das ist nicht wahr. Dann beweise es. Komm zurück in die Familie. Nein, begreif endlich. Ich will mein eigenes Leben leben. Dann wird dein Bruder es dir nehmen. Du bist der Vater. Du musst es verhindern. Lüfer, canım. Wir sind nicht frei zu tun, was uns gefällt. Mein Vater hat es mir aber dann doch versprochen. Das hat mich beruhigt. Mhm. Wie konnte ich wissen, dass er letztlich mein Leben erkauft hat, indem er Bülent versprach, stattdessen den wirklichen Schuldigen am Verlust der Familienehre zu töten? Dieser Schweinehund, der seine privilegierte Stellung ausgenutzt hat, um ein unschuldiges muslimisches Mädchen zu verführen. Ich glaube, mein Vater fand das im Innersten auch idiotisch, aber er war wahnsinnig vor Angst um mich. Mhm. Er hat Kim mit meinem eigenen Auto getötet. Können Sie sich das vorstellen? Sein Auto war in der Werkstatt und ich hatte ihm an diesem Montag meines geliehen. Er wollte Mutter am Bodensee besuchen. Da das Auto vom Aufprall eine Delle hatte, brachte er es noch in derselben Nacht zu Hackern. Der hat es dann am frühen Morgen nach Rüschlikon in die Werkstatt mitgenommen und repariert. Am Mittag konnte mein Vater es abholen und mir zurückgeben, als wäre nichts gewesen. Aha. Das heißt, als Ihr Vater mir damals mein Smartphone vorbeibrachte, war er gerade auf dem Weg, das reparierte Auto abzuholen. Sieht ganz so aus. Das also waren die Pflichten, die ihn gerufen haben. Wie? Nichts, nichts. Und dafür hat er von mir auch noch Sprünglitriff bekommen. Aber wie ist das Ganze denn aufgeflogen? In der Werkstatt gibt es Überwachungskameras. Aha. Und dort ist deutlich zu erkennen, dass Hakan das Auto frühmorgens mitbringt und dass mein Vater es kurz nach Mittag wieder abholt. Bülent war an diesem Tag überhaupt nicht in der Schweiz, sondern an einer Hochzeit in Berlin. Und ist damit, obwohl er eigentlich der Hauptschuldige ist, fein raus. Hm. Als am Morgen Kims Tod in den News kam, schickte mein Vater ihm von seinem Smartphone aus einen Link. Das hätte ihn noch nicht überführt. Nur hätte er nicht noch ein Wort dazu schreiben dürfen. Was für ein Wort denn? Tamam. Das heißt auf Türkisch erledigt. Aha. An diesem Wort hat ihn die Benziger aufgehängt. Mit diesem Wort hat sie die ganze Vorgeschichte herausgepresst. Bülents Drohung, die Angst meines Vaters. Hm. Ich selber habe nicht gewusst, dass er Kim überfahren hat. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn Sie wissen, dass der Mord am Freund eine Liebestat des Vaters war? Aber warum haben Sie sich denn versteckt? Weil sich mein Vater furchtbar verrechnet hat. Jetzt, wo er im Gefängnis sitzt, meint Bülent, er habe freie Bahn, seine Prinzipien auszuleben. Bacı, ich habe es dir schon einmal gesagt. Ich werde nicht davor zurückschrecken, dich zu bestrafen, wenn du dein gottloses Leben nicht aufgibst und dich nicht den Geboten des Propheten unterordnest. Susanna! Weißt du, es macht mir nichts aus, ins Gefängnis zu gehen. Im Gegenteil, ich wäre sogar stolz. Er wäre tatsächlich immer noch bereit, sie umzubringen. Nach allem, was geschehen ist? Ja. Er hält mich für die Ursache des Übels, das über die Familie gekommen ist. Und dann sind sie untergetaucht. Nicht gleich. Ich wollte mir mein Leben nicht zerstören lassen. Aber die Angst wurde immer größer. Und ich hatte Albträume wegen Kim. Ich habe dann Frau Benziger angerufen. Sie hat mir eine sichere Unterkunft vermittelt. Und Ihre Arbeit? Die Produzentenstelle kann ich vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Klein überlegte, ob er ihr etwas Ermutigendes oder zumindest Tröstendes sagen konnte. Es fiel ihm nichts ein. Rabbiner. Ich habe versucht, von diesen Traditionen loszukommen. Aber irgendwann findet man sich einfach in einem Netz wieder und jedes Loch, das man versucht hineinzureißen, führt nur zu einer engeren Verstrickung. Ja. Ich respektiere Sie, aber den Fremden zu lieben, wie Sie es predigen, und ihn zu verstehen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ja, ja. Frau Demirtok, kann ich irgendetwas für Sie tun? Ich fürchte, nein. Dass Sie mir zuhören, ist schon viel. Ja. Obwohl ich Sie eigentlich gar nicht wegen all dem angerufen habe, sondern um Sie zu warnen. Mich? Mich warnen? Ja. Mein Vater hat nämlich geahnt, dass Ihr letzter Besuch bei mir im Fernsehen etwas damit zu tun hatte, dass ich zur Polizei gegangen bin. Als Frau Benziger begann, meine Brüder zu vernehmen, hat er Ihnen das gesagt. Sie meinen jetzt, ich sei von Ihnen erpresst worden oder weiß der Teufel was. Wir hätten uns damals woanders treffen sollen. Hm. Jedenfalls sind Sie für meine Familie der Grund für die Verhaftung meines Vaters. Ja. Meine Mutter hat Sie verflucht, aber die Flüche einer herzkranken Frau in einer Reha-Klinik können Ihnen noch egal sein. Bülent hat Sie auch verflucht, aber er ist im Moment auch nicht das Problem. Aber vor wem Sie sich in Acht nehmen müssen, ist Hakan. Aber Sie haben doch gesagt... Er leidet sehr unter der Verhaftung des Vaters. Er konnte danach tagelang nicht arbeiten und will sich jetzt an Ihnen rächen. Und wissen Sie, was er vorhat? Er will Ihr Auto manipulieren. Und er kennt es leider. Ein anthrazitfarbener Peugeot, nicht wahr? Ja. Er hat es fotografiert. Woher wusste er denn das? Sie haben doch Ihr Büro an der Lavata-Straße. Ja. Vater hat ihm noch, bevor er verhaftet wurde, gezeigt, wo das ist. Sie sollten im Moment vorsichtig sein. Ja, Sie können gut sagen. Hakan ist nicht so fanatisch wie sein Bruder. Und er wird ja bald heiraten. Da hat er hoffentlich anderes im Kopf. Ich denke, die Gefahr besteht nur für die nächsten 2 bis 3 Wochen. Dann vergisst er es wieder. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Herr Rabbiner. Leben Sie wohl. Klein blieb den ganzen Tag über einsilbig und besorgt. Er wusste, dass er sich zu Hause so wenig wie möglich anmerken lassen durfte. Er konnte Rivka nicht in dieses Schlamassel mit hineinziehen. Sie hatte ihm deutlich genug abgeraten, sich auf diese Sache einzulassen. Daheim empfing Rivka ihn lächelnd und bestens gelaunt. Du, der Autohändler hat heute Nachmittag angerufen. Mhm. Unser bestelltes Modell konnte früher geliefert werden. Ah ja. Also... eigentlich ist jemand, der genau das Gleiche bestellt hat, vom Kaufvertrag zurückgetreten. Wir können morgen unseren neuen Wagen abholen. Schön. Nur die Farbe, die ist leider nicht die, die wir ausgesucht haben. Nein? Er ist einfach weiß. Weiß? Das ist ja großartig. Weiß ist im Moment eh die Trendfarbe. Sollt den Fremden lieben. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Alfred Bodenheimer. Regie Buschi Luginbühl. Mit Thomas Sabacher als Erzähler, Hans-Peter Müller-Drossert als Rabbi Klein, Julia Jentsch als Kriminalkommissarin Benziger, Noemi Gradwohl als Rivka Klein, Barbara Heinen als Nilüfer Dermitok, Lou Bieler als Laser Morgenroth, sowie Manuel Kühne, Adnan Maral, Aaron Hitz, Maya Stolle, Beatrice Mahler und Peter Brunner. Musik Olivier Truand, Tontechnik Tom Willen, Roland Fatzer und Franz Baumann. Regie Buschi Luginbühl.